Bis heute ist nicht eindeutig geklärt, wer den Reichstag angezündet hatte. Die Nationalsozialisten schlugen politisches Kapital daraus. In langwierigen Prozessen wurde der vermeintliche Einzeltäter Marinus van der Lubbe zum Tode verurteilt. Seine angeblichen kommunistischen Hintermänner sprach das Leipziger Reichsgericht aus Mangel an Beweisen frei. In der Sowjetunion wurde der Prozess aufmerksam verfolgt. Nachdem van der Lubbe am 10. Januar 1934 hingerichtet worden war, wandte sich 6 Tage später der Zentralrat der Gewerkschaften der Sowjetunion über Radio Moskau an die Hörer in Deutschland. Die Nationalsozialisten hätten, so der Sprecher, den einzigen Zeugen für den Reichstagsbrand beseitigt. Nein, das van der Lubbe, der zuerst ein faschistisches Reichstag war, jetzt zum Opfer gefallen ist, um bei der öffentlichen Meinung Deutschlands offizielle Version über den Reichstagsbrand aufrecht zu erhalten. Die Nationalsozialisten, so erklärt die Zeitung, die auf verbrecherischen Logik treu bleiben, haben den einzigen Zeugen, der die Wahrheit sagen konnte, beseitigt. Gleichzeitig fahren sie fort, der Sender des Zentralrats der Gewerkschaften hatte seinen Betrieb am 7. November 1929 aufgenommen. Anlass war der 12. Jahrestag der Oktoberrevolution gewesen. In den Anfangsjahren wurde der Sender zwar formal vom Zentralrat betrieben, aber in Wirklichkeit unterstand er dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der KPdSU, das auch die Kontrolle ausübte. Später wurde er in das All-Unions-Radiokomitee integriert, das alle Auslandsprogramme aus der Sowjetunion koordinierte. Auch der Name änderte sich. Aus dem Sender des Zentralrats wurde der deutschsprachige Dienst von Radio Moskau. Der Rundfunk war in der Sowjetunion ein wichtiges Propagandainstrument, auf den sich die Kommunistische Partei den direkten Zugriff gesichert hatte. Durch Radiosendungen in deutscher Sprache, die über starke Mittel- und Kurzwellensender ab 1933 auch über Langwelle abgestrahlt wurden und fast überall in Deutschland gut zu empfangen waren, sollte für den Sowjetkommunismus geworben werden. Das war schon bei den Regierungen der Weimarer Republik auf heftige Kritik gestoßen. So sandte das Auswärtige Amt im April 1930 eine Protestnote an die sowjetische Botschaft in Berlin, in der es hieß: Der immer wiederkehrende Inhalt der Vorträge ist die Verherrlichung der kommunistischen Bewegung und die Schilderung ihrer Erfolge im Kampfe mit der feindlichen Bourgeoisie. Wenn auch eine direkte Aufforderung des reichsdeutschen Proletariats zum Kampf gegen die deutsche Staatsform durch Radioübertragung nicht festgestellt wurde, so tragen doch die Schilderungen der Vernichtung der russischen Bourgeoisie durch bewaffneten Kampf, der in den krassesten Farben dargestellt wird, zweifellos einen zum Klassenkampf aufreizenden Charakter. Die Sendungen des Moskauer Rundfunks wurden, wie es in der Note weiter hieß, als Einmischung in innerdeutsche Angelegenheiten betrachtet, umso mehr, als keine Zweifel darüber bestehen könnten, dass die Rundfunksendungen in der Sowjetunion amtlich kontrolliert werden. Erfolg hatte diese Note nicht. Die Angst der damaligen Reichsregierung war nicht unbegründet, denn die Kommunistische Partei hatte in Deutschland eine große Anhängerschaft, vor allem unter den Arbeitern, und nicht wenige Intellektuelle zeigten große Sympathien für die revolutionäre Umgestaltung Russlands. Als Gegenmaßnahmen wurden Vorträge und Diskussionen in das Programm der staatlichen Deutschen Welle genommen, die ein kritischeres Bild von der Sowjetunion liefern sollten. Außerdem wurde versucht, mit Störsendern das Abhören von Radio Moskau unmöglich zu machen. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten verschärfte sich der Ton gegenüber Moskau weiter und der sowjetische Botschafter in Berlin sah sich im Oktober 1933 veranlasst zu betonen, dass der Moskauer Rundfunk und die Moskauer offiziöse Presse sich jeder Einmischung in innerdeutsche Verhältnisse und jeder aggressiven Tendenz gegenüber der deutschen Regierung und ihrer maßgebenden Vertreter enthalten werde. Aber nach einer kurzen Zeit der Zurückhaltung setzte die gegen die Nationalsozialisten gerichtete Propaganda umso heftiger ein.